So, Henrik Förster, Spielertrainer von SG Wendenborstel. Erstmal Glückwunsch zum Aufstieg. Dankeschön. Es war ein ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen, bis zur 90. Minute ein 1:1 und dann ein vielleicht etwas glücklicher Elfmeter, der dann zum 2:1-Sieg geführt hat. Jetzt erstmal, die Emotionen sind natürlich hoch, der Aufstieg, der ist gesichert. Wie würdest du diesen Abend jetzt zusammenfassen? Ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Was war denn am Ende glücklich, 2:1 gewinnen? Uns hätte hier das 1:1 auch gereicht. Letztendlich nehmen wir natürlich den Dreier gerne mit, um heute die Meisterschaft eingefahren zu haben. Ja, ist schon geil. Die ganze Saison über jetzt 21 Spiele, 19 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das ist eine recht gute Bilanz. Das können eigentlich nur die Bayern toppen. Wie findest du, war die komplette Saison jetzt für dich, für Wendenborstel? Ja, wir spielen seit dem ersten Spieltag spielen wir einen geilen Fußball. Stehen nicht umsonst da oben, haben uns in jedem Spiel, auch in den Trainingseinheiten immer voll reingehauen. In der Hinrunde unglücklich gegen Lemmen, gegen Wietzen, das 2:2 gespielt nach 2:0 Führung. Das hinten das Rückspiel gegen Wietzen verlieren war unglücklich. Ansonsten kann man hier keinem irgendwie was aberkennen von Einsatz und sonstiges. Wir waren immer voll da, haben uns immer voll reingehauen und stehen, glaube ich, absolut zurecht da oben, wo wir jetzt stehen. Jetzt wieder zurück in der ersten Kreisklasse. Jetzt kommen wieder die altbekannten Derbys mit Steimke und Linzburg. Worauf freust du dich am meisten und wie glaubst du, schätzt du die Mannschaft jetzt ein mit diesem Wiederaufstieg in die erste GK? Wie sind eure Chancen? Ja, erstmal freuen wir uns natürlich tierisch auf die Derbys. Steimke, zweite Herren, Linzburg. Wenn es für Rodewald schlecht läuft, dann sind die mit der ersten Herren auch wieder mit dabei. Das sind natürlich Spiele, deswegen wollen wir dahin. Gerd hat es letztes Jahr mal gesagt in der Hakenstanz, dass die erste Kreisklasse unsere Bundesliga ist, darauf freuen wir uns, das wollen wir, unsere Chancen nächstes Jahr. Du, wir können mit der Mannschaft im gesunden Mittelfeld spielen, wir können mit der Mannschaft aber auch wie in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind, unten mitspielen. Wichtig ist für uns der Klassenerhalt und das ist das Einzige, was zählt in der kommenden Saison. Aber erstmal müssen wir diese Saison jetzt vernünftig zu Ende bringen. Wir haben noch 3 Spiele, das sollen nochmal 9 Punkte werden und dann haben wir Sommerpause. Ja, feiern kann man da jetzt schon mal. Der Aufstieg, Wendenborstel ist wieder erstklassig sozusagen in der ersten Kreisklasse mit dabei. Vielen Dank, Henrik Förster. Gerne.